Einen schönen guten Abend. Dies hier ist ein simpler Test, um die Funktion von Podomatic zu testen. Dieser Podcast hat keinerlei Relevanz für das normale Leben eines Homo sapiens. Ich werde hier nur etwas erzählen, um mir die spätere Audioqualität und die Weise, in der man einen Podcast dort hochlädt, zu ver... Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Schon mal eine sehr gute Voraussetzung, meine Damen und Herren. Ich rede wie ein Spastiker, muss man eigentlich schon sagen. Aber ich rede gerne so, weil ich liebe es, so zu reden. Spätestens nach dem Live-Konzert von Alligator im SR, beim SR. Auf dem Hallberg in Saarbrücken, dem Akustik-Live-Konzert mit gerade mal 100, 150, 150 Zuschauern. Ich liebe es, so zu reden, weil, keine Ahnung, es hat etwas Beruhigendes, etwas, ich weiß nicht, vielleicht auch intelligent Wirkendes, wenn man so redet. Man redet so, weil man so schön überdecken kann, dass man eigentlich gar keinen Plan davon hat, was man eigentlich redet. So, ich habe jetzt schon eine Minute 25, jetzt eine Minute 30 füllen können, damit dass ich einfach nur darauf losrede und versuche, meine Stimme möglichst schön zu präsentieren, indem ich meinen Mund gekonnt an den Popschutz stelle.